Und dann begrüße ich euch zur 7. Vorstandssitzung des Landesvorstands NRW heute am 4.11. Wir haben 20.32 Uhr. Ich hatte im Vorfeld mich bereit erklärt, Sitzungsleitung zu machen und keinen Widerspruch gehört. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Anwesend sind Isan, Daniel, Walli, Obereichwald und Vaku. Der Wilk hatte sich entschuldigt. Der wollte gegebenenfalls versuchen, gegen 21 Uhr nochmal reinzukommen. Und die Tatjana hatte Internetprobleme. Trotzdem sind wir beschlussfähig und müssten dann als erstes mal das Protokoll vom 21. Oktober annehmen. Gibt es da Widerspruch? Nein. Dann ist das einstimmig angenommen. Als nächstes haben wir die Berichte des Landesvorstands. Der Weg ist, wie gesagt, entschuldigt. Als nächstes gebe ich mir dann selbst das Wort und erzähle einfach weiter. Ich war auf dem LPT in Herne, 22. bis 24.10. Dann habe ich ein Arbeitstreffen bezüglich Wahlkampf vorbereitet. Das fand statt am Montag, am 2.11. Ich habe die Webseite mal wieder ein bisschen aktualisiert, war bei der AGÖA-Sitzung und dann noch so Kleinigkeiten im Wiki gemacht. Das war's von mir. Ich würde dann weitergehen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt zu unseren Tätigkeitsberichten, machen wir das am Ende. Als nächstes hätten wir dann den Obereichwald. Ja, auch ich war auf dem LPT in Herne. Des Weiteren war ich auf dem LPT in Hessen, die Hessen mal ein bisschen aufmischen. Dann war ich in der AGÖA-Sitzung. Ich war bei beiden Team PolGF-Sitzungen, habe da bei der einen sogar das Lob bekommen, dass NRW genauso viel vorzustellen hatte wie alle anderen LVs zusammen. Das heißt, da war ich sehr, sehr fleißig. Ich war auch am Montag jetzt auf der LAVO-Arbeitssitzung, wo wir über Wahlkampf geredet haben. Ansonsten habe ich ein bisschen Social Media im Hintergrund gemacht. Ich habe die Werbung, die wir geschaltet haben, analysiert und schon mal zusammengefasst. Ich habe ein paar Tickets bearbeitet und bin im Hintergrund halt jetzt mit der Direktkandidaturseite dran und allgemein einfach ein bisschen hier und da. Danke, Fabian. Dann habe ich als nächstes den Balli. Ja, selbstverständlich. Schönen guten Abend erstmal in die Runde. Ich habe seit 2 Tagen meine Stimme wieder und war eigentlich seit dem LPT in Herne, auf dem ich war, ziemlich krank. So, egal. Dann habe ich Vorbereitung für die AV Bielefeld gemacht, auch wegen Hotelsuche und so weiter, mich um die Schatzmeisterei gekümmert. Vor allen Dingen Rewe 2020, da fehlen jetzt noch 2 Kreisverbände, virtuelle Kreisverbände, wie auch, also 2 Kreisverbände fehlen noch, da sind wir dran und halt noch einiges an diversen anderen Telefonaten, teilweise zur Recherche von einigen Dingen. Fragen gerne später. Danke, Balli. Und Daniel als nächstes. Ja, ich war auch beim LPT in Herne und ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Ein bisschen hier und da gearbeitet, mit Tickets eher weniger schon ein bisschen Vorbereitung für AV. Dankeschön. Und die Sonne? Okay, war auch in Herne beim Arbeitstag der AGÖA. Wunderbar, danke. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Als nächstes haben wir Berichte Statistik. Buddy, möchtest du dazu was sagen? Ich habe gesehen, du hast was eingetragen. Ja, ich habe zumindest die Konto, also ich habe Martin jetzt eher eben nicht mehr erreicht. Nach wie vor ist das mit der Buchhaltung ein Problem, sonst hätte ich auch gerne die VKVs endlich hier wieder reingeschrieben, damit wir auch anfangen können, die VKVs darauf hinzuweisen, dass sie lange kein Geld ausgegeben haben und wir davon von Untätigkeit ausgehen und deswegen diese Gelder dann, die ja reserviert sind, einem anderen Zweck zuzuführen anbieten, würde sich dazu natürlich der Landesparteitag in NRW. Für die Aufnahme, wir sind in den letzten Zügen endlich kompletten Zugriff wieder auf das GLS-Konto zu haben. Sparkasse Mülheim haben wir eigentlich Zugriff, habe ich aber gerade keine Zahlen. Sparkasse Düsseldorf, Girokonto, das sind die täglichen Geschäfte, 68.804,72 €, Stand heute Abend. Renditekonto liegt jetzt bei 188.987,05 €. Dann hat sich bei den Recherchen etwas aufgetan. Dieses Sicherheitskonto, was wir noch haben, in Höhe von jetzt 10.005,52 €, diente mal, wie wir herausgefunden haben, zur Absicherung einer Kreditkarte, die nie benutzt worden ist. Und dieses werden wir dann demnächst auch auflösen und auf das Renditekonto packen, das Geld. Danke. Dankeschön. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Dann kommen wir weiter zu diesem. Halt, ich habe noch eine Anmerkung. Entschuldigung, habe ich vergessen. Ich wurde neulich gefragt, ob wir für diese Gelder, die dort liegen, Guthabenzinsen zahlen. Ja, das tun wir. Nummer zwei, war ich diesbezüglich ordentlich unterwegs und habe versucht, eine Bank zu finden, die von uns Geld nimmt. Macht natürlich keiner, logischerweise. Und von daher gestaltet sich das gerade schwierig. Es kam auch ein Vorschlag, ich könnte ja Gold kaufen. Nein, diesem Schatzmeister, den ihr vor euch habt, der wird nur Konten in Deutschland bewegen und in keinster Weise in irgendwelche Spekulativen, auch wenn das Risiko drin wäre, gehen. Also kein Gold kaufen oder ähnliches. Danke. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Dann gehe ich mal weiter. Termine, da haben wir zurzeit die Aufstellungsversammlung in Bielefeld am 20. und 21. November als Präsenzveranstaltung. Achtung, Achtung, das sage ich jetzt nochmal dazu, weil wir es ja schon gewohnt sind, dass wir alle online teilnehmen können. Leider Gottes, sagt der Landeswahlleiter, Aufstellungsversammlungen gehen nur in Präsenz. Haben wir noch weitere Termine? Ja. Ein Teil von euch macht noch die Briefwahl aus. Oh ja. Oh ja. Ist das Datum parat? Da ich nicht da bin, habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Ich glaube, das ist jetzt übernächstes Wochenende, 13. oder so. Frag Daniel, der muss das wissen. Müsste Sonntag der 14. sein. Ich glaube, wir hatten uns aber noch nicht auf eine Uhrzeit festgelegt. Okay, also am 14. November Briefwahlauszählung in der LGS. Da geht es um die Abstimmung der Satzungsänderungsanträge. Gut, dann haben wir als nächstes Anträge an den Landesvorstand, und zwar einen Antrag von mir. Da muss ich dazu sagen, dass ich den heute erst eingereicht habe und wenn es jetzt Einwände von meinen VorstandskollegInnen gibt, dann können wir den nicht behandeln, weil er nicht fristgerecht war. Da wir aber schon darüber gesprochen haben und es auch bekannt war, dass wir da einen Termin reserviert haben, dachte ich, könnte ich den vielleicht doch schnell mal einreichen. Gibt's Einwände? Okay. Der Antrag mit der Nummer 476123 ist ein Finanzantrag und der Landesvorstand würde damit beschließen, einen Wahlprogrammparteitag am 15. und 16. Januar in der Akademie Monsigny in Herne durchzuführen. Die Kosten sind wie beim letzten Mal auch. Das sind 900 € Miete inklusive dem Aufbautag und inklusive Tonanlage, Mikrofonie, Beamer, Leinwand, Hausmeisterkosten und Zwischen- und Endreinigung und dann noch geschätzte 300 € für Internet, sonstige Technik, sonstiges sind aber 1.200 €. Fragen, Anmerkungen? Eine kurze Frage. Das gerade Zwischenreinigung gab es. Ich habe das so übernommen, wie wir das immer und auch beim letzten Mal hatten. Kann ich dir jetzt ehrlich nicht sagen. Da ich noch keine aktuelle Rechnung habe, auch nicht von den Getränken, die wir da zu uns genommen haben, lass das so. Und wenn da noch irgendwas draufkommt oder so, dann werden wir das nachträglich noch anpassen. Ja, ah, du bist so leise. Besser? Okay, ich versuche. Da hat er ja Zwischen- und End 0 €. Ja, denke ich auch. Brauchen wir bei 0 € nicht weiter darüber sprechen. Also hat mich jetzt nur gerade irgendwie irritiert, dass es da überhaupt. Gut, wenn es jetzt weiter keine Fragen oder Anmerkungen gibt, dann würde ich das einmal abstimmen lassen und beginne oben. Walli? Dafür, klar. Daniel? Dafür. Oberreichwald? Dafür. Isan? Und ich bin auch dafür. Dann haben wir das einstimmig angenommen. Weitere Anträge haben wir nicht. Kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen. Da hatten wir auch nur einen und zwar mit der Ticketnummer 475850. Ein Finanzantrag aus dem VKV Krefeld. Die möchten eine Aufstellungsversammlung machen und haben dafür 200 € beantragt für die Miete der Räumlichkeiten und ja, Material und Kleinigkeiten. Und denen haben wir zugestimmt. Sind eigentlich die Einladungen schon raus, Daniel? Die AV-Einladung, ja. Das haben wir doch an dem Wochenende des LPTs noch gemacht. Für Krefeld? Entschuldigung, nein. Wir müssen, glaube ich, jetzt raus, ne? Also ich habe bisher keine Mail bekommen und ich wohne in dem Gebiet. Nein, die sind noch nicht raus. Entschuldigung, ich habe es gerade durcheinander. Aber das Ticket hatte ich dir, glaube ich, in Verwaltung, Mitgliederversammlung geschoben. Ja, das liegt, glaube ich, auch. Aber aufgrund meines Notebook-Crashs letzte Tage habe ich irgendwie die letzten Tage auch mehr so richtig Tickets machen können. Ich muss da dringend durchgucken. Alles klar. Gut, wie gesagt, weitere Umlaufbeschlüsse hatten wir nicht. Dann hätten wir als nächstes in der Tagesordnung Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt's hierzu was zu berichten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Nächster Punkt, Wahlkampfkoordination. Da hatte ich was eingetragen, auch mit der Bitte, das als mit in die Protokollvorlage hineinzunehmen, damit wir da jedes Mal, wenn wir Sitzungen haben, wieder darauf hinweisen können. Ich weiß jetzt nicht, welche Protokollvorlage der Elder benutzt. Isan, weißt du das? Verwende dies auch als Arbeit. Ja, dann sage ich ihm nochmal gesondert Bescheid. Also zum einen wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir eine Aufstellungsversammlung haben, für die wir auch KandidatInnen benötigen. Die Aufstellungsversammlungs-Wiki-Seite findet ihr auf der Startseite oben rechts unter Terminen und die Kandidatenseite ist dort verlinkt. Dann haben wir eine Übersichtsseite für die Landtagswahl, für den Wahlkampf im Wiki. Die habe ich auch noch mal ein bisschen aktualisiert nach dem Arbeitstreffen, was wir hatten. Es gibt da jetzt eine Liste mit Ansprechpartnern und erste Informationen über die Plakate. Diese Seite findet man, wenn man auf der Wiki-Hauptseite auf NRW geht, entweder unten links auf Nordrhein-Westfalen oder auf der Karte auf Nordrhein-Westfalen klicken, kommt man auf eine Übersichtsseite NRW und da sind unter Landtagswahlen 2022 diese Seite verlinkt. Und ebenfalls wichtig, wir haben eine Direktkandidatinnenseite, nicht erst, wenn die Kandidaten gewählt und genügend Unterschriften gesammelt haben, sondern schon im Vorfeld als Organisation und Übersicht gedacht. Wenn ihr also Aufstellungsversammlungen macht, plant, wenn ihr da schon einen Termin habt, könnt ihr das auf der Seite eintragen. Und die Seite kann euch auch so ein bisschen helfen, was ihr da noch braucht an Formularen und für die ganze Abwicklung. Ja, und wenn ihr sonst Fragen habt, findet ihr auf der Landtagswahlseite auch die entsprechenden Ansprechpartner. Mhm. Gerade etwa aktuelles Kreis, weil sonst kommt. Ich sehe jetzt hier keine Wortmeldung. Wir planen ja Mitgliederrundschreiben jetzt auch in Bezug auf den Landtagswahlkampf. Vielleicht merken wir uns, dass wir das vielleicht auch einfach mal unten in der Fußnote oder so mit erwähnen, dass es diese Möglichkeit gibt. Wäre ja auch denkbar, wenn wir über Social Media den Sitzungstermin verbreiten, das auch mal zu erwähnen beim nächsten Mal. Okay, gibt es sonst noch was zur Wahlkampfkoordination? Haben wir sonstiges Wichtiges? Da steht nichts im Pad. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann haben wir hier noch wichtige Links und Hinweise. Bitte tragt eure Infostände in den Infokalender im Wiki ein. Den Link findet ihr im Pad. Wichtig, nicht nur um die Information zu verbreiten, sondern auch damit die Versicherung greift, falls mal etwas passiert. Mit dem Eintrag ins Wiki habt ihr automatisch auch den Landesvorstand informiert. Das gleiche gilt für Mitgliederversammlungen oder sonstige Veranstaltungen auf einer separaten Wiki-Seite. Gut, dann sind wir heute mal so richtig flott. Ich sehe niemanden im Sprechenraum. Ich sehe keine Wortmeldung. Dann haben wir den nächsten Termin am 18. November, wie immer ein Donnerstag, wie immer 20.30 Uhr. Und ich schließe dann die Sitzung heute um 20.54 Uhr und bedanke mich bei allen Anwesenden und bei Isan fürs Protokoll.